Zur Teilnahme an der zweiten Konferenz des Rates des Kim Il-sung, Kim Jong-il-Fonds traf eine Delegation vom oben genannten Rat und dessen Mitgliedern unter Leitung des gemeinsamen Ratsvorsitzenden Johnny Hon am 4. Oktober mit einer Maschine in Pyongyang ein.